regnet wieder einmal, doch der Wind riecht schon so gut. Ich will dich sehen, ich will dich treffen, mir fehlt nur noch der Mut. Doch mich hält das nicht auf, das Glück braucht Bewegung und ich warte schon so lang darauf. Es ziehen vorbei die Windkraftwerke, Wolkenwiesen. Wäre ich nur bei dir geblieben. Fragt mich einer, wo ich hin will, sag ich da nach oben, wo die Schiffe und das Meer sind, wo ich dich zuletzt gesehen hab. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, ein Gedanke und ein Lächeln, die zu dir hinüberwehen. Du bist so unaufgeregt wie die Menschen und das Land. Ein frischer Wind, ein kaltes Bad, bist weder laut elegant. Doch du trägst was in dir, ich war mir niemals schon so sicher. Es passt zu mir, das Meer kommt immer näher und ich halte es kaum noch aus. Hier war ich doch irgendwie immer schon zu Haus. Einer, wo ich hin will, sag ich da nach oben, wo die Schiffe und das Meer sind, wo ich dich zuletzt gesehen hab. Ich kann es kaum erwarten, dich wieder zu sehen. Ein Gedanke und ein Lächeln, die zu dir kommen.